Kapitel 8 Der Siegeszug der Radikalen. Das freundliche Gesicht des NS im AfD-Landesvorstand von NRW. Im nordrhein-westfälischen Landesverband, dem größten innerhalb der AfD, zeigt sich die Entgrenzung der Partei vor allem in einer bestimmten Personalie. Ende Februar 2024 hielt die AfD ihren Landesparteitag in einer Halle in einem abgelegenen Industrieviertel in Marl ab, in der sonst türkische Hochzeiten gefeiert werden. Es regnete, es war windig und kalt. Gleichwohl gab es dort 2000 Gegendemonstranten. Die AfD in Nordrhein-Westfalen wird von Martin Vinzenz geführt, einem Allgemeinmediziner, der auch im Landtag sitzt und in Düsseldorf die Fraktion führt. Vinzenz ist der Idealtyp des Schwiegersohnes. Er ist Arzt, sieht adrett aus, ist konservativ gekleidet, redet besonnen und ruhig und vermeidet scharfe Parolen. Er wirkt, als hätte er mit Parteifunktionären, die dem anhängen, was die Korrektivrecherche zum Geheimtreffen in Potsdam bekannt gemacht hat, nichts gemein. Mit 70% wählten die AfD-Delegierten den sanftmütigen Mediziner in Marl erneut zum Vorsitzenden. Mit der hohen Zustimmung für Vinzenz sollte ein Zeichen gesetzt werden. Die AfD in NRW sei eben nicht die Partei Russlands und der Vertreibung, sondern moderat und vor allem anschlussfähig ins bürgerliche Lager. Doch der Schein hielt nur wenige Stunden, dann kam der Paukenschlag. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Matthias Helferich, ein Jurist aus Dortmund, kandidierte am Abend ebenfalls für den Vorstand. Dieselben AfD-Mitglieder, die Vinzenz gewählt hatten, wählten auch Helferich. Dabei ist der Jurist aus Dortmund nicht irgendjemand aus der Provinz. Diese Personalie lohnt sich zu betrachten. Helferich bezeichnete sich in einem geleakten Privatchat in einem Zeitraum von 2016 bis 2017 selbst als das freundliche Gesicht des NS und verlautbarte, er würde gerne ein demokratischer Freisler sein. Roland Freisler gilt als einer der furchtbarsten Richter in der Nazizeit. Berüchtigt sind seine Schauprozesse gegen die Organisatoren des fehlgeschlagenen Hitler-Attentats vom 20. Juli 1944. Helferich gilt als so extrem, dass er selbst nach der Bundestagswahl 2021 nicht in die AfD-Bundestagsfraktion aufgenommen wurde. Helferich hat eine lange Geschichte der Grenzüberschreitungen, erst als Mitglied der Jungen Union und später in der AfD. Am 18. November 2006 berichtete die Taz über ein anonymes Schreiben, in dem ausgesagt wird, der damalige Vorsitzende der Schülerunion, Helferich, habe ein Mädchen als nicht reinrassig bezeichnet. Zudem soll Helferich den damaligen Vorsitzenden der Jungen Union, Hendrik Wüst, antisemitisch beleidigt haben. Er stritt dies allerdings ab.